Herzinfarkt. Ihr messt euch an eurer Länge, aber wir sind's da nicht so enge. Oh Männer, ihr steht auf schnelle Autos und ihr mögt's nicht lautlos. Oh Männer sind einsame Streiter, doch wisst ihr nicht, wir kommen weiter. Oh Männer, ihr seid so schlau, doch hinter euch steht eine starke Frau. Ihr seid so scheiße, scheiße, scheiße, scheiße, scheiße, sexy. Oh, ihr seid unverlässlich, leider auch unersetzlich. Ihr seid so scheiße, scheiße, scheiße, scheiße, scheiße, sexy. Oh, Kohle regiert eure Welt. Ihr geht aus, wie's uns gefällt. Scheiße, scheiße, sexy.